Erster Gott erfüllte sein Versprechen an Sarah. Gott tat, was er gesagt hatte. Zweite Sarah wurde schwanger. Sie bekam einen Sohn für Abraham. Er war schon sehr alt. Gott hatte diese Zeit gesagt. Dritter Abraham nannte seinen neuen Sohn Isaac. Sarah hatte ihn geboren. Vierter Abraham beschnitt Isaac. Isaac war 8 Tage alt. Gott hatte es Abraham gesagt. Fünfter Abraham war 100 Jahre alt. Dann wurde sein Sohn Isaac geboren. Sechste Sarah sagte, Gott hat mir Freude geschenkt. Jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Siebter sie sagte, niemand dachte, dass Sarah ein Kind stillen würde. Aber ich habe Abraham einen Sohn geboren. Er ist schon alt. Achter der Junge wuchs. Er trank keine Muttermilch mehr. Abraham machte ein großes Fest. Das war am Tag, als Isaac entwöhnt wurde. Neunte Sarah sah Hagars Sohn. Hagar war eine Ägypterin. Sie hatte den Sohn für Abraham geboren. Der Sohn lachte. Zehnte Sarah sagte zu Abraham, schick diese Frau und ihren Sohn weg. Der Sohn dieser Frau soll nichts erben. Er soll nicht mit meinem Sohn Isaac erben. Elfter Abraham fand das sehr schlecht. Er dachte an seinen Sohn. Zwölfter Gott sagte zu Abraham, sei nicht traurig wegen des Jungen. Sei auch nicht traurig wegen deiner Frau. Hör auf Sarah. Tu, was sie sagt. Nur Isaaks Kinder werden deine wahren Nachkommen sein. Dreizehnter aber ich mache auch den Sohn der Frau zu einem Volk. Er ist auch dein Sohn. Vierzehnter am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er nahm Brot und Wasser. Er gab es Hagar. Er setzte das Kind auf ihre Schulter. Dann schickte er sie weg. Sie ging und irrte in der Wüste Beerseba umher. Fünfzehnter das Wasser im Schlauch war leer. Sie legte den Jungen unter einen Busch. Sechzehnter sie ging weg. Sie setzte sich weit entfernt hin. Sie sagte, ich kann mein Kind nicht sterben sehen. Sie setzte sich weit weg. Das Kind weinte laut. Siebzehnter Gott hörte den Jungen weinen. Ein Engel Gottes rief Hagar vom Himmel. Er sagte, was ist los, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Weinen des Jungen gehört. Er liegt dort. Achtzehnter Geh, nimm den Jungen hoch. Nimm seine Hand. Ich mache ihn zu einem großen Volk. Neunzehnter Gott öffnete ihre Augen. Sie sah eine Wasserquelle. Sie ging hin. Sie füllte den Schlauch mit Wasser. Sie gab dem Jungen zu trinken. Zwanzigster Gott war mit dem Jungen. Er wuchs auf. Er lebte in der Wüste. Er wurde ein Bogenschütze. Einundzwanzigster Er lebte in der Wüste Paran. Seine Mutter suchte ihm eine Frau. Sie kam aus Ägypten. 22. Zu dieser Zeit sprachen Abimelech und Pichel mit Abraham. Pichel war sein Heerführer. Sie sagten, Gott ist mit dir. Er ist bei allem, was du tust. 23. Schwöre mir jetzt bei Gott. Du sollst mir und meiner Familie treu sein. Ich war gut zu dir. Sei auch du gut zu mir. Sei gut zu diesem Land. Du wohnst hier als Fremder. 24. Abraham sagte, ich schwöre es. 25. Abraham sprach mit Abimelech. Es ging um einen Wasserbrunnen. Abimelechs Diener hatten ihn genommen. 26. Abimelech antwortete, ich weiß nicht, wer das getan hat. Du hast es mir nicht gesagt. Ich habe es bis heute nicht gehört. 27. Abraham nahm Schafe und Rinder. Er gab sie Abimelech. Sie machten einen Vertrag. 28. Abraham stellte 7 Lämmer extra hin. 29. Abimelech fragte Abraham, warum hast du diese 7 Lämmer extra hingestellt? 30. Abraham antwortete, nimm diese 7 Lämmer von mir. Sie sind ein Zeichen. Sie zeigen, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. 31. Der Ort heißt Beerseba. Dort haben sie sich gegenseitig geschworen. 32. Sie machten den Vertrag in Beerseba. Dann gingen Abimelech und Pichel weg. Sie kehrten in das Land der Philister zurück. 33. Abraham pflanzte einen Baum in Beerseba. Er rief dort den Namen Gottes an. Es war der ewige Gott. 34. Abraham blieb lange Zeit im Land der Philister.